Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 34. Auf ihrem Rückzug, der immer mehr einer heil- und regellosen Flucht zu gleichen begann, brannte die französische Armee auf Befehl Napoleons alles nieder. Jeden Marktflecken, jedes Dorf, jede Stadt. Ihr Weg war von einer ununterbrochenen Linie aus Flammen, Rauch und Feuerschein gekennzeichnet. Die Erde war auf Dutzende Kilometer mit Leichen von Menschen und Tieren bedeckt. Die französische Armee schmolz in mathematischer Progression zusammen. Doch es war der Hunger und nicht die Kälte, die ihre Katastrophe herbeiführte. Die Unmöglichkeit, auch mit Gewalt von den russischen Bauern irgendwelche Lebensmittel zu erhalten. Zahlreiche Augenzeugen berichten, dass der Hunger die Soldaten Napoleons zwang, nicht nur verendete Tiere zu essen. Je länger der Rückzug dauerte, desto mehr häuften sich die Fälle, dass auch das Fleisch gefallener Soldaten gegessen wurde. Hinzu kam die ständige Bedrängung durch die Nachhut der russischen Armee. Kosaken und Partisanen umschwirrten die Franzosen, griffen den Train an und säbelten in plötzlichen Überfällen Abteilungen nieder, die sich vom Gros der französischen Kräfte entfernt hatten. Während Napoleons große Armee ihrem unaufhaltsamen Verfall entgegenging, hatte sich Kutusow nach allen Seiten gegen die heftigsten Angriffe zu verteidigen. Nicht nur sein eigener Generalstab, auch der Zar machte dem Greisenfeldmarschall unablässige Vorwürfe wegen seiner, wie es hieß, befremdlichen Art der Kriegsführung. Einer der bedeutendsten Feinde Kutusows war der englische General Sir Robert Thomas Wilson, der sich im Auftrag der britischen Regierung als Beobachter im russischen Generalstab aufhielt und der das besondere Vertrauen des Zaren genoss. General Wilson bittet euer Durchlaucht um ein Gespräch. Dieser Engländer bringt mich um. Ich lasse bitten. Seine Durchlaucht lassen bitten. Fürst Kutusow, ich muss Ihnen sagen, dass ich auf das Äußerste befremdet bin. Ich kann einfach nicht begreifen... Bitte nehmen Sie Platz, Sir Robert. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Fürst, ich habe mit großem Bedauern gesehen, dass Napoleon bei Krasnoje von Neuem entwischen konnte. Ich habe nicht die anspruchsvolle Absicht, die Tätigkeit Ihrer Generäle während dieser drei Kampftage zu kritisieren. Aber es ist sicher, dass wenigstens der Vizekönig Davout und besonders Ney den russischen Truppen nicht entwischt wären, wenn einige Generäle mehr Energie gezeigt hätten. Diese Generäle haben meine Befehle ausgeführt, Sir Robert. Ich kann das nicht glauben. Ich kann nicht glauben, was General Korff, ein sehr aufrechter Mann, zu mir sagte. Er habe Ihren Befehl, Fürst, den Rückzug des Feindes, soweit es geht, zu erleichtern, gewissenhaft ausgeführt. Die Nachwelt wird es für unglaublich halten, dass man Napoleon unter solchen Bedingungen entkommen ließ. Die Nachwelt interessiert mich nicht. Mein Ziel ist es, Napoleon aus meinem russischen Vaterland zu verjagen, nichts weiter. Wenn es nötig ist, baue ich ihm dafür eine goldene Brücke. Ich habe nicht die Absicht, die französische Armee vollständig zu vernichten. Es genügt mir, Russland von ungebetenen Gästen zu befreien. Ja, soll das heißen, Sie haben Napoleon absichtlich entkommen lassen? Ja. Ich bin Russe, mein Herr. Und ich gebe für 10 Franzosen auch nicht einen einzigen Russen her. Eine Schlacht. Das kann jeder sagen. Mit wem denn? Mit unseren Erschöpften, schlecht bewaffneten und schlecht gekleideten Soldaten? Mit einer Armee, die allein infolge des hohen Marschtempos, mit dem wir die Franzosen verfolgen, seit Tarutino von 100.000 Mann auf 50.000 Mann zusammengeschmolzen ist? Weder die Schlacht von Tarutino noch die von Wjasma oder von Krasnoje sind notwendig gewesen. Ich brauche eine kampffähige Mannschaft, um den Feind auf schnellstem Wege aus Russland hinauszugeleiten. Und keine Heldentaten für die Nachwelt. Sie selbst haben soeben Tarutino zitiert. Gestatten Sie, dass ich einen Augenblick bei Tarutino verweile. Hätten Sie damals, wie Bennigsen es von Ihnen erwartete, Verstärkung geschickt, so hätte das gesamte französische Armeekorps unter Murat vernichtet werden können. Aber statt General Bennigsen zur Hilfe zu kommen... Bennigsen. Ich finde es seltsam, Sir Robert, dass Sie sich ständig für einen Mann verwenden, der für seine ungewöhnliche Käuflichkeit bekannt ist. Was General Bennigsen vermag, hat seine Niederlage gegen Napoleon bei Friedland gezeigt. Seine Soldaten sind damals buchstäblich vor Hunger gestorben. Doch Bennigsen, der Oberbefehlshaber, ist zur gleichen Zeit ein reicher Mann geworden. Er hat seine eigene Armee beraubt. Ich bin als Beauftragter der britischen Regierung nicht deshalb als Beobachter in Ihren Generalstab gekommen, Fürst Kutusow, um mich mit den Intrigen innerhalb der russischen Heeresführung zu befassen. Und ich, Sir Robert Wilson, bin als Oberbefehlshaber der Streitkräfte seiner Majestät, des Zaren Alexander, Ihnen gegenüber prinzipiell nicht rechenschaftspflichtig. Ihre mir fremde Art der Kriegsführung beraubt Russland des Ruhms und Europa der Möglichkeit, durch Vernichtung der französischen Armee und Tod oder Gefangenschaft Napoleons dem Krieg ein totales Ende zu setzen. Wenn Napoleon aus Russland entkommt, und Sie selbst formulierten es ja so, dass Sie ihm dazu eine goldene Brücke bauen wollen, dann hat er alle Möglichkeiten, sofort bei seiner Ankunft in Europa eine neue Armee aufzustellen. Alles Blut, das bisher vergossen wurde, alle Schwierigkeiten und Opfer, die Russland dann in Zukunft erwarten, werden auf ihr Haupt zurückfallen. Eine Niederlage Napoleons in Russland wird so oder so den Zusammenbruch seiner Herrschaft über Europa bedeuten, Sir Robert. Ich bin ein alter Mann. Ich habe nicht mehr lange zu leben und daher nicht viel zu befürchten. Gestatten Sie mir daher ein paar offene Worte. Ich täusche mich wohl nicht darin, dass Sie in den russischen Soldaten nur Material sehen, das für das Wohlergehen des britischen Empire geopfert werden kann. Ich bin Russe. Mich interessiert in erster Linie Russland. Sie interessiert natürlich in erster Linie England. Und wenn Sie von der Befreiung Europas reden, so verstehe ich sehr gut, dass Sie und Ihre Regierung damit nicht wirklich Europa meinen, sondern die Befreiung der Kaufleute von London, der Schiffsherren von Liverpool und der Textilfabrikanten von Manchester von der napoleonischen Kontinentalsperre, die in Ihrem Land Elend und Arbeitslosigkeit hervorruft. Alles, was Sie hier tun und sagen, Ihre ganze Mission ist diesem Ziel untergeordnet. Das verstehe ich sehr gut. Mir aber liegt Russland am Herzen. Ich will nicht mehr als jeder meiner Soldaten, dass nämlich Napoleon so schnell wie möglich aus unserem Land verschwindet. Und dazu brauche ich keine Schlacht. Stillgestand! Die Augen! Links! Augen! Geradeaus! Rühr euch! Soldaten, Offiziere, Generale. Ich danke euch allen. Ich danke euch allen für die Treue, mit der ihr eine schwere Pflicht erfüllt habt. Unser Sieg bei Krasnoje war vollkommen. Russland wird euch nicht vergessen. Ihr habt euch Ruhm für alle Zeiten erworben. Ich weiß, ihr habt es schwer. Aber was lässt sich da machen? Haltet aus! Der Zar wird eure Dienste nicht vergessen. Aber die Franzosen? Ihr seht ja selbst, wie weit es mit ihnen gekommen ist. Schlimmer als die letzten Bettler. Solange sie noch stark waren, haben wir uns nicht geschont und mit uns kein Mitleid gehabt. Jetzt können wir Mitleid haben. Mit ihnen. Und sie schonen. Sie sind auch Menschen. Aber auch das muss man sagen. Wer hat Sie gebeten, zu uns zu kommen? Das geschieht Ihnen ganz recht. Den Arschlöchern. Oh, bei allen Teufeln hast du gesteckt, Makejew. Ich dachte schon, die Wölfe hätten dich gefressen. Ich habe Holz gesucht. Das ist famos, dann gib her. Mütterchen, wie ist der Tau so kalt? Für uns arme junge Musketiere. Ach, Kinder, so ein Feuerchen ist herrlich. Beide Füße sind mir ganz steif gefroren. Jetzt sollen wir bald neue Stiefel empfangen. Wenn wir die Franzosen ganz geschlagen haben, dann kriegen wir lauter neue Sachen. Jeder zwei Garnituren. In der dritten Kompanie sollen gestern beim Abendappell 9 Mann gefehlt haben. Na, sag doch selbst, wie willst du laufen, wenn dir die Füße abgefroren sind? Ach, dummes Geschwätz. Und das denkst du? Ich kann nicht mehr. Wer ordentlich bei Fleisch war, der magert ab. Und wer immer schon mager war, der stirbt. Mit mir ist das auch so. Ich gehe ins Spital. Mir zerreißt es die Glieder, sonst bleibe ich unterwegs zurück. Ach, wird schon gehen. Wird schon gehen. Der frisst und singt. Den haben sie heute unterwegs aufgegabelt. Ganz alleine ist er im Wald rumgelaufen. Oh, das kann ich auch bald. Was meinst du, Franzose? Vivarika, viv seruvaya, sit diablika. Wie der das raus hat. Na, willst du noch was essen, Franzose? Der frisst sich nicht so leicht satt. So verhungert, wie der ist. Heute sind doch so viele Gefangene gemacht worden. Aber Stiefel, ich meine, was so richtige Stiefel sind, die hat keiner gehabt. Bloß, was man so Stiefel nennt. Aber die Kosaken haben ihnen alles weggenommen, haben sie von oben bis unten beklaut. Aber sauber sind sie, Kinder. Weiß. Also genauso weiß wie Birken. Und auch tapfer, das muss man ihnen schon lassen. Sind eben vornehme Leute. Was hast du denn gedacht? Bei denen werden sie doch aus allen Ständen ausgehoben. Aber kein Wort Russisch verstehen sie. Ich sag zu einem, wo bist du her? Oh, da hat er nur was geplappert auf denen ihrer Art. Ach, sonderbare Leute. Hm. Bei Moschaisk haben mir die Bauern erzählt, wie sie die Toten wegschaffen wollten, da, wo die Schlacht war. Also wisst ihr, was sie mir gesagt haben? Die Toten von den Franzosen sollen einen ganzen Monat gelegen haben und sie waren immer noch sauber wie weißes Papier und rochen nicht eine Spur. Ja, das kam wohl von der Kälte. Ja, was für ein Schlaukopf du bist, von der Kälte. Damals ist es noch heiß gewesen. Wenn es vom Frost käme, dann wären unsere Toten doch auch nicht verwest. Aber unsere, so hat der Bauer gesagt, waren ganz verfault und voller Würmer. Und denen ihre waren so weiß wie Papier und stanken nicht für eine Kopeke. Oh, das muss von der Nahrung kommen. Die haben eben Herrennahrung gefressen. Und dann hat mir dieser Bauer bei Moschaisk auch noch erzählt, da, wo die Schlacht gewesen ist. Also, da haben die Leute von 10 Dörfern mit Pferden und Wagen kommen müssen und sind 20 Tage gefahren und haben doch nicht alle Toten wegschaffen können. Und dann noch die Wölfe, sagte er. Ja, das war mal eine Schlacht. Daran wird man noch lange denken. Aber alles, was nachher kam, das war bloß Leuteschinderei. Wie es heißt, hat der General Platow den Napoleon schon 2-mal gefangen genommen. Aber er hat den Spruch nicht gewusst. Er fängt ihn, hat ihn schon richtig in der Hand. Aber da verwandelt der Napoleon sich in einen Vogel, fliegt los und weg ist er. Und umbringen kann man ihn auch nicht. Ach, was du auch immer zusammenschwindelst. Von dir kann man was lernen. Wieso schwindeln, wo es doch die reine Wahrheit ist? Ich würde das so machen. Hätte ich ihn mal in die Finger gekriegt, würde ich ihn in die Erde eingraben. Und dann einen Espenfall, mitten hindurch. So viele Menschen, wie der auf dem Gewissen hat. Na, wie es auch ist. Wir werden der Sache ein Ende machen. Der soll uns nicht entkommen. Guck doch, die vielen Sterne, wie das funkelt. Da haben alte Weiber Wäsche ausgelegt. Das bedeutet ein gutes Korn, ja, Kinder. Ja, wir brauchen noch Holz. Der Rücken wird einem warm vom Feuer und der Bauch friert. Komisch. Herrgott, stoß mich doch nicht weg. Glaubst du wohl, das Feuer ist bloß für dich da? Oh, sieh einer an, wie dir sich breit macht. Der Todeskampf der napoleonischen Armee, der mit dem Auszug aus Smolensk begann und endete, als Marschall Ney im Dezember 1812 mit nur einigen 100 kampffähigen Soldaten den Jemen überschritt und preußischen Boden betrat. Dieser Todeskampf hatte einen grausigen Höhepunkt beim Übergang über die Beresina. Die Katastrophe begann am Abend des 27. November. Napoleon hatte den Befehl gegeben, in erster Linie die noch kampffähigen über die eilig über den breiten von schlammigen Ufern gesäumten Fluss errichtete Holzbrücke hinüberzulassen. Falls noch Zeit bliebe, die russische Armee war den Franzosen dicht auf den Fersen, sollten auch die Waffenlosen, die Verwundeten, die Frauen und Kinder, die sich seit Moskau im Tross befanden, den Fluss passieren dürfen. Falls aber die Zeit fehlte, sollte die Brücke angezündet werden. Die Zeit fehlte. Am 29. November wurde die Brücke in Brand gesteckt, trotz des Schreiens und Flennens tausender Verwundeter und all derer, die mit dem Train der französischen Armee gezogen waren. Sie alle versanken in den kalten Fluten der Beresina, wurden zertrampelt, erfroren. Kutusow überlebte den vollständigen russischen Sieg über Napoleon nur kurze Zeit. Er starb am 28. April 1813, fast genau in dem Augenblick, als die nationale Phase des Krieges zu Ende ging und die russische Armee die Grenzen des Landes überschritt. Nachdem der Feind vernichtet, Russland befreit war und er die höchste Stufe seines Ruhms erreicht hatte, da gab es für den Repräsentanten des russischen Volkes nichts mehr zu tun. Und er starb. Im Jahre 1813 fand Nataschas Hochzeit mit Bjesuchow statt. Im gleichen Jahr starb Graf Ilja Andrejewitsch Rostow. Und mit seinem Tod zerfiel die Familie in ihrer bisherigen Form. Ach, das wissen Sie noch gar nicht, Prinzessin Maria. Wie man sagt, hat der Kummer den alten Grafen Rostow ins Grab gebracht. Die Hochzeit seiner Tochter mit Bjesuchow hat er gerade noch ein knappes halbes Jahr überlebt. Mein Gott, wie traurig. Erster Brand von Moskau, dann die beschwerliche Flucht, dann der Tod seines jüngsten Sohnes. Vor allem das, er war ein so ausgezeichneter Mensch. Solchen Leuten wie dem alten Grafen Rostow begegnet man heute kaum noch. Was ist mit seinem Sohn? Weiß er vom Tod seines Vaters? Wie ich erfahren habe, soll er mit seinem Regiment irgendwo in Frankreich stehen. Nikolai Rostow ist bereits hier. Er hat seinen Abschied von der Armee genommen, als er die schreckliche Nachricht erhielt, und ist sofort nach Moskau gereist. Er opfert sich geradezu auf für seine Mutter, geht nirgendwo hin, lebt äußerst sparsam, um seine Mutter, die alte Gräfin, nicht merken zu lassen, wie schwierig die wirtschaftliche Lage der Rostows jetzt ist. Das ist doch nicht möglich. Ich weiß, dass die Familie Rostow Schulden hat. Mein Vater sprach manchmal davon, aber das kann doch wohl kaum zu wirklichen Schwierigkeiten geführt haben. Der alte Graf, Gott hab ihn selig, war kein guter Wirtschafter. Das war bekannt. So viele Schulden aber hat keiner vermutet. Von allen Seiten erhielt der junge Rostow den guten Rat, die Erbschaft auszuschlagen. Ihm aber war das Andenken seines Vaters heilig. Wie es heißt, will er alles zurückzahlen. Sein Schwager Bjesuchow soll ihm Geld geliehen haben. Das Gut der Rostows, als es versteigert wurde, hat ja nur den halben Betrag der Gesamtschuld gebracht. Schrecklich. Wo, sagten Sie, hält sich die Familie jetzt auf? Der junge Rostow, vielleicht interessiert Sie das, hat sich mit seiner Mutter eine kleine Wohnung in der Sivzew-Vraschek-Straße genommen. Er ist in den Staatsdienst eingetreten, um wegen der Schulden nicht ins Gefängnis zu kommen. Er lebt wirklich sehr zurückgezogen. Das kann man sich ja vorstellen. Das ist ja die Ungerechtigkeit. Die Gläubiger, die mit dem alten Grafen Rostow Mitleid hatten, obwohl er doch schuld war an der Zerrüttung seines Vermögens, diese Menschen fallen jetzt erbarmungslos über seinen Sohn, den Erben, her. Obwohl er doch unschuldig ist und alles aus freiem Willen zurückzahlen will. Sie, Prinzessin? Ich bin erst seit kurzer Zeit in Moskau. Nikolai, ich hatte in Zeiten, die sowohl für Ihre Familie als auch für mich zu den unglücklichsten gehören, das große Glück, Ihrer Familie sehr nahe zu kommen. Ich habe erst jetzt von dem neuen schweren Verlust gehört, der Sie alle getroffen hat. Glauben Sie mir bitte, er hat auch mich getroffen. Ihr Vater war ein so guter Mensch. Ich danke Ihnen, Prinzessin. Bitte treten Sie näher. Darf ich fragen, wie Ihr Befinden ist? Oh, was ist schon von mir zu reden? Ich beabsichtige, den Winter in Moskau zu verbringen. Und Sie, Nikolai? Krieg und Frieden von Lew Tolstoi, Episode 34, mit Maximilian Larsen als General Kutusow, Peter Borgelt als General Wilson, Waltraud Kramm als Maja Bolkonskaja, Klaus Manchen als Nikolai Rostow, Ingeborg Meczynski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler, sowie Carola Braunbock, Ruth Lexer, Erik S. Klein, Albert Zahn, Detlef Witte, Fritz Ernst Fechner und vielen anderen. Regie Werner Gruno, Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.